Ihr Menschen von heute, blickt eure Zukunft ins Angesicht. Macht euch bereit, die Menschen der Zukunft zu empfangen. We'll be right back. 80 elektronisches Radio. The one. The only. The classic. Elektronisches Radio. Elektronisches Radio. The full spectrum of the bizarre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Benedicate vos omnipotens Deus. Maximum.